Zum 75. Geburtstag von Genossen Kim Jong-il veröffentlichten eine Persönlichkeit in Peru und eine südafrikanische Organisation Stellungnahme und Erklärung. Der Vorsitzende der Zweigstelle Chiclayo und Trujillo der peruanisch-koreanischen Freundschafts- und Kulturgesellschaft würdigte in seiner Stellungnahme Genossen Kim Jong-il als großen Staatsführer und Politiker, der die Zuzidologie vertieft und entwickelt, sie in der Revolution und beim Aufbau konsequent durchgesetzt und dadurch den Aufbau eines mächtigen sozialistischen Landes in der DRK und die selbstständige friedliche Wiedervereinigung des Landes voller Kraft vorangetrieben hatte. In ihrer Erklärung lobpries die Zuzidologie-Studentengruppe der südafrikanischen Provinz Mpumalanga das revolutionäre Leben von Kim Jong-il, der im Gebirge Baekdu geboren wurde und im erbitterten antijapanischen Krieg aufgewachsen war.